Invisible. The invisible. Il était une fois un homme qui pouvait devenir invisible. Invisible, visible, visible, visible, visible, visible, visible. He isn't there. Invisible. He wasn't there. Invisible. Is he there? The invisible. Well, try and find him. Well, try and find him. I'm trying to locate him for you. Invisible. If they don't know where he is. Il était une fois un homme qui pouvait devenir invisible. Who is this terrifying phantom commando? I'm trying to locate him for you. Is he there? Invisible. There's an enemy spy at large, an invisible man. Is he there? He isn't there. He isn't there. He isn't there. He isn't there. He isn't there. He isn't there. The invisible. The invisible. The invisible. The invisible. The invisible. The invisible.

im Gefängnis. Jedenfalls unter den Bedingungen, die ich erlebt habe, ist alles unter Kontrolle oder scheint es zu sein. Gewiss, dir wird die Freiheit entzogen, du verspürst Hass auf deine Kerkermeister und trotzdem, du auf der einen Seite und sie auf der anderen, wiederholt sich alles in der gleichen Art und Weise. Das erlaubt dir, einige Projekte zu haben, wie gering sie auch sein mögen. Schließlich gibt es Regeln. Die Unterschiede sind riesig zwischen dem Gefangenen, der die Regeln verinnerlicht, bis er zu einem Teil der totalen Institution wird, und dem Revoltierenden, der sich nicht daran gewöhnen will. Trotzdem hält sich auch der Resoluteste unter den Rebellen an bestimmte Anordnungen. In gewissen Situationen hingegen brechen unsere Regeln zusammen, weil nichts sicher ist, nicht einmal unser Freiheitsentzug. Das Fehlen jeglicher Garantie, so glaube ich, bringt uns dem Wahnsinn nahe. Dementsprechend habe ich die reale Tragweite einer radikalen Kritik an der Psychiatrie besser nachvollziehen können. Ich bin oft aus dem Schlaf aufgeschreckt in der Angst, kein Wasser zu haben. Und welche Freude es war, in solchen Momenten eine Flasche neben dem Bett vorzufinden. Vom Gefängnis habe ich hingegen fast nie geträumt. Ich habe die Frage der Identität bereits erwähnt, der Zustand der Klandestinität ist eine bedeutende Erfahrung rund um dieses Thema, viel nützlicher als die meisten Philosophiebücher. Guderot sagte, dass man die Möglichkeit haben sollte, jeden Tag den Namen zu wechseln. Genau das sagte ich den Bullen, die mich im Innenministerium verhörten, und fügte hinzu, dass das Konzept der Identität ein autoritäres Konzept sei. Die nicht gerade entspannte Reaktion der Bullen bestätigte, inwiefern die polizeilichen Identitätskategorien ein Angelpunkt der Welt der Herrschaft sind. Was ist Identität? In unseren alltäglichen Beziehungen spielen wir mit einem Bild, das aus zahlreichen Elementen konstruiert wird. Unsere Geschichte und das, was die anderen über uns wissen, sind Voraussetzungen, über die wir nur wenig nachdenken, weil sie uns selbstverständlich erscheinen. Wenn wir mit jemandem vertraut wären, gewähren wir ihnen Zugang zu dem, was wir als am kostbarsten erachten, die Gefühle und Gedanken, die ebenso eine Geschichte haben. Der Clandestine muss kontinuierlich eine neue Identität für sich erfinden, deren Kohärenz entscheidend ist, um keinen Verdacht zu erregen. Sich an einen Vornamen zu gewöhnen, der nicht der eigene ist, und sich damit wohlzufühlen mit einer Geschichte, die man sich ausgedacht hat, ist eine einzigartige Erfahrung und für manche unerträglich. Vielleicht, weil es zu sehr an das Ich ist ein anderer eines Clandestinen der Poesie namens Rimbaud herankommt. Ein interessanter und nützlicher Aspekt einer solchen Situation ist, wenn sie dich dazu zwingt, eine bestimmte Fähigkeit zu entwickeln, jene, manchmal mit einer extremen Offenheit über dich selber reden zu können und dabei jegliche Hinweise auf die Einzelheiten deines Lebens zu vermeiden. Ich nenne das nicht Abstraktionsfähigkeit, sondern vielmehr die Fähigkeit, die erlebten Erfahrungen zu einer Essenz von Gedanken und Gefühlen zu destillieren. Das, was man am Ende dieses Destillationsprozesses bleibt, ist vielleicht ein anderes Konzept von Identität. Was wir im Laufe dieser innerlichen Alchemie wegwerfen, kann sehr wichtig sein, sogar schmerzhaft wichtig. Für mich war es zum Beispiel sehr schwierig, von der öffentlichen Seite subversiver Aktivitäten Abstand zu nehmen, dass sie für mich meine Lebenswelt im Grunde auch meinen Charakter ausmacht. Eine der wiederkehrenden Fragen eines Gefährten in Clandestinität ist sicher, wie man sich in Projekte von anderen Gefährten einbringen kann, wenn die Identität auf dem Spiel steht. Der Zusammenhalt, der in unseren sozialen Beziehungen auch eine Garantie für Normalität bedeutet, die uns vor der Angst, vor dem Chaos beschützt, welcher oft weniger gratis ist, als man denken könnte, da eine bestimmte Dimension erlangt, in welcher die Spannung zwischen Theorie und Praxis einem viel mehr inneren Faden folgt. Es wird zu einer Treue sich selbst gegenüber. Um diesen Zusammenhalt zu erreichen, kann man manchmal einen sehr hohen Preis bezahlen, wenn es um Liebesbeziehungen geht. Ich habe es mit meiner Klandestinität gewollt, nicht sehr streng genommen, wie der Besuch der Polizei ein paar Monate danach bewiesen hat. Jedoch kann ich mir vorstellen, wie man sich selbst verschließen oder auch öffnen kann, wenn man sich in der Spirale einer ständigen Achtsamkeit befindet. Ich verstehe den Gefährten, der sagt, er hätte niemals eine authentischere Freiheit gekannt als jene auf der Flucht, als er inkognito dahin und dorthin reiste. Als ich eines Abends auf einem Hügel saß und die weit entfernten Lichter der Stadt beobachtete, hatte ich einen kleinen Einblick. Wenn man ausgeschlossen ist, kann man seine Situation umkehren und Bandit werden. Ich denke, dass alle aus Erfahrung den Unterschied zwischen Traurigkeit und Melancholie kennen. Letztere ist ein schwarzes Gefühl, jedoch eines Schwarz, das uns nährt. Habt ihr nie bemerkt, wie die Melancholiker von einer ganz speziellen Liebenswürdigkeit sein können und gleichzeitig gewissenhaft und Geistesabwesenheit? Durch die Nostalgie ihrer eigenen Vergangenheit entwickeln sie oft eine spezielle Sensibilität gegenüber Unbekannten, indem sie beinahe so weit gehen, dass nichts in ein Versprechen des Glücks verwandeln zu wollen. Ein bisschen so ist das Exil. Es ist nicht erst kürzlich, dass ich auf die am Anfang erwähnten Worte von Ferré aufmerksam geworden bin, als ich ihnen zufällig mit einem Filzstift auf eine Mauer geschrieben wieder begegnet bin. Findet ihr es nicht merkwürdig, dass die Anarchisten als Melancholiker beschrieben werden? Sie tragen eine schwarze Fahne, Halbmast auf die Hoffnung und die Melancholie, um in ihrem Leben weiterzugehen. Voilà. Aus diesem Grund denke ich, hat mich die Flucht verändert. Seitdem ist mein unheilbarer Optimismus melancholisch geworden. Als ob er von einer schwermütigen Melodie begleitet würde. Die Vermessung, die Vermassung der Aktivität und der Gesten macht das kritische Wort immer inoffensiver. Oft hat man das Gefühl, dass Reden nicht viel bringt. Auch unter diesem Aspekt waren die Flucht und das Gefängnis zwei verschiedene Erfahrungen für mich. Im Knast habe ich mit der Macht des Wortes experimentiert, in einer bestimmten Weise mit dem Wärter, dem Direktor, dem ganzen Verwaltungspersonal oder in Momenten der Geselligkeit oder der Diskussion mit den anderen Gefangenen zu sprechen, kann praktische Auswirkungen haben. Im Knast sind rebellische Worte näher an den Möglichkeiten, die sie in Aktion verwandeln können. Deshalb erzeugen sie auch mehr Angst. In der Klandestinität ist diese Macht der Worte manchmal limitiert, und zwar nicht nur aus offensichtlichen Sicherheitsgründen. Es kann sein, dass man Bedenken hat zu sprechen, denn das, was du sagen könntest, droht einer Lektion zu gleichen, weil daraus keine gemeinsame Praxis entstehen kann. Wenn sich die anderen beispielsweise exponieren, während du dies nicht tun kannst. Du bevorzugst also zu schweigen. Es sei denn, du findest eine andere Art, um Komplizen eines gemeinsamen Projekts zu sein. Schließlich hast du noch mehr Handlungsfreiheit, betrachtet man den Vorteil, den du gegenüber deinem Feind hast,

Just mixing everything that we can think of.